Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 5, 466, an Schiller. Ich überschicke einen kurzen Aufsatz, den wir besprechen und in Abschrift an Cotta schicken könnten. Ich bereite mich indessen zu dem ersten Stücke vor. Diese Sache muss in ihren ordentlichen Geschäftsgang eingeleitet sein, ehe ich an was anderes denken kann. Zugleich erhalten Sie das Gespräch, von dem ich neulich sagte, ich bin neugierig, ob es Ihren Beifall erhält und ob Sie die angekündigte Fortsetzung wünschen und fordern. Heute Mittag bin ich in Ihrer Nachbarschaft zu Gaste, alsdann komm ich, um die gestrige Lektür und Unterhaltung fortzusetzen. Leben Sie recht wohl, Jena, den 24. Mai 1798. G.